Ich habe gesehen, wie sie Hühner getötet haben. Wie macht man das bei uns? Zuerst wird das Huhn oder die Kuh getötet, dann wird der Kopf abgeschlagen. Tschetschenen schneiden einem lebenden Tier den Kopf ab. Ich war geschockt, als ich gesehen habe, wie sie schlachten. Und genauso seelenruhig machen sie es bei Menschen. Ich habe in einer Gruppe gedient, die Tote gesucht und identifiziert hat. Die Tschetschenen machen alles zur Ware und treiben Handel mit Leichen. Tote wurden gegen Tote ausgetauscht. Auge um Auge. Russische Soldaten berichten über ihren Einsatz in Tschetschenien. Feature von Ulrike Lückermann. Der 35-jährige Oberst, der anonym bleiben möchte, wird seine Erinnerungen an den Krieg und die zügellose Willkür nicht los. Von September 1999 bis Juni 2000 war er in der kleinen Kaukasusrepublik Tschetschenien stationiert. Er erinnert sich an jedes Geräusch. An das Blubbern des Eisenofens in seinem Zelt, das Donnern der Kanonen, das Knattern der Maschinengewehre und an verstümmelte russische Soldaten, die in ihren Uniformtaschen Videobänder von ihrer Hinrichtung hatten. Er erinnert sich, wie die Erde unter ihm bebte, wie Militärfahrzeuge explodierten und scharfkantige Metallsplitter durch die Luft flogen. Damit wurde geschossen. Das waren Minenwerfer. Wenn sie abgeschossen wurden, konnte man die heißen Stücke aufsammeln. Sie können sich bestimmt vorstellen, was passiert, wenn so ein Ding durch einen durchfliegt. Der hochgewachsene Offizier mit den breiten, kräftigen Schultern wirft ein matt glänzendes, graues Metallstückchen auf den Tisch. Solange noch einer dieser Banditen am Leben ist, wird es keinen Frieden geben, sagt er. Sein Blick ist fest, die Nase platt und knochig. Unterhalb des linken Ohres hat er eine etwa 10 cm lange Narbe. Sein ganzer Körper ist zerschunden. Ich hatte eine Quetschung. Als wir in der Nähe von Urus-Martan mit einem Panzerfahrzeug einen Fluss überquert haben, sind wir auf eine Mine gefahren. Bevor ich nach Tschetschenien versetzt wurde, hatte ich schon Brandwunden am ganzen Körper sowie starke Gesichtsverletzungen von einem Einsatz in Ossetien. Das sieht man an meiner Nase. Deshalb reicht es, das Vaterland zu verteidigen. Als die Sprengladung in die Luft fliegt und das Panzerfahrzeug wie eine leere Blechbüchse umkippt, wird der Oberst eingequetscht. In einigen Monaten will er seinen Dienst bei der Armee quittieren und sich eine andere Arbeit suchen. Der 35-Jährige mit den kurz geschorenen schwarzen Haaren wohnt mit Frau und Kind in einem kleinen Ort südlich von St. Petersburg. Ein unbefestigter Weg führt von der Hauptstraße zu der Siedlung mit den weißen Klinkerbauten. Das Auto hüpft über tiefe Schlaglöcher und riesige Pfützen. Vor dem Haus Nummer 14 wühlen Obdachlose in Müllcontainern herum. Weißer Rauch qualmt aus der Papierfabrik gegenüber. Der Offizier der Luftwaffe öffnet die Tür, begrüßt mich mit einem kräftigen Händedruck und geht in die Küche Tee trinken. Starken, dunklen Tee. Er erzählt von Kampfgeist, Patriotismus, von erfolgreichen Einsätzen und vielen Auszeichnungen, die er bekommen hat. 100.000 russische Soldaten und Offiziere sind im Herbst 1999 nach Tschetschenien geschickt worden, um die Rebellen aus den Dörfern, Städten und Bergen zu vertreiben. Im Juli 1999 hatten tschetschenische Kommandos die Nachbarrepublik Dagestan überfallen. In Moskau waren 2 Wohnhäuser in die Luft gesprengt und 300 Menschen getötet worden, vermutlich von tschetschenischen Terroristen. Krieg schien die einzige Antwort zu sein. Offiziell wurde von einer Antiterroroperation gesprochen. Sie begann im September 1999 mit der Bombardierung von Städten und Dörfern. 3 Jahre nach dem Ende des Ersten Krieges. Dieses Lied haben meine Freunde geschrieben, die am Ersten Krieg teilgenommen haben. Es war schrecklich. Freunde und mein Bruder sind getötet worden. Es tut mir weh, dass in unserem Land Banditen ihre Ziele durchsetzen wollen. Russland ist unser Haus. Wir werden hier unsere Ordnung schaffen. Deshalb bin ich hier. Поэтому я сюда приехал. In Russland gibt es Gerüchte, dass der Krieg zu Ende ist. Aber der Krieg wütet. Grosny liegt in Ruinen, Berge weinen und die Gewalt um uns herum zerreißt uns das Herz, singt Alexei Ribas, Sergeant in der 138. Division. Radio Baltica hat das Lied gesendet. Offiziell ist der Krieg in Tschetschenien beendet, doch noch immer sterben Menschen, Tag für Tag. Noch immer werden junge russische Wehrpflichtige in den Nordkaukasus geschickt, wo sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Darüber wird berichtet. Welche Spuren der Krieg jedoch in den Seelen dieser jungen russischen Männer hinterlässt, wird kaum beachtet. Viktor Lebedev meldete sich freiwillig zur Armee. Die Theaterschule hatte er kurz vor der Abschlussprüfung abgebrochen, weil er Streit mit einem Lehrer hatte. Danach arbeitete er ein Jahr bei einer skandinavischen Möbelfirma. Im Herbst 2002 wurde er eingezogen, berichtet seine Mutter. Wir haben erst 2 Wochen später erfahren, dass er bei der Armee ausgebildet wird, mit Hunden nach Minen zu suchen. Es wurden Soldaten zusammengetrommelt, um spezielle Einheiten zu bilden, die mit Hunden umgehen können und Minen entschärfen. Dafür haben sich nicht sehr viele junge Männer gemeldet. Viktor spricht nicht darüber und verschließt sich sofort, wenn ich danach frage. 20 junge Soldaten wurden ausgesucht und kamen in eine Ausbildungseinheit. Ich glaube, die Militärbehörden haben psychologischen Druck ausgeübt. Bestimmt haben sie gefragt, na, wie sieht's aus? Schafft ihr das? Wenn man einem jungen Mann diese Frage stellt, wird er aus Stolz sagen, natürlich schaffe ich das. In letzter Zeit spricht Viktor überhaupt nicht mehr über die Armee. In den ersten 3 Monaten nach seiner Verwundung hat er nur geweint, nachts gebrüllt und um sich geschlagen. Er hat an seinen Hund gedacht, den er auf dem Arm getragen hat, denn ein Hundeleben sei mehr wert als ein Menschenleben. Das habe ich aus seinen Fieberträumen gehört. Über den Dienst in der Armee hat er nicht gesprochen, sondern nur gesagt, Mama, es ist alles in Ordnung. Marina Lebedeva wischt sich die Tränen aus den Augen. Sie weint, leise und hoffnungslos. Am 22. Mai 2003 bricht Viktors Einheit nach Tschetschenien auf. 1,5 Wochen später schreibt er an seine Eltern: Krieg wird hier nicht mehr geführt. Alle Tschetschenen sind bereits tot. Grosny liegt in Ruinen. Aussichtslos. Ihr hättet das sehen sollen. Aus dem Hubschrauber sieht die Stadt schön aus. 5- bis 9-stöckige Häuser sind Ruinen. Man kann sie nicht mehr reparieren. Ich sehe sogar Einschusslöcher, die erkennt man sehr gut. Es ist, als ob ich aus meinem Fenster auf die Kuppel des Konstantinpalastes schaue. Von meinem Posten kann ich Grosny sehen. Aber ich bin nicht stolz darauf. Nach 1,5 Wochen habe ich genug von Tschetschenien. Es ist glühend heiß und staubig, die Verpflegung schlecht und unzureichend. In den Zelten der Soldaten liegt ein unangenehmer Geruch von Schweiß und schmutziger Kleidung. Tschetschenische Scharfschützen schießen aus dem Hinterhalt. Sie ballern und ballern ohne Ende. Здравствуй, мама. Вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. У меня все хорошо, светит солнце. Guten Tag, Mama. Ich schreibe wieder einen Brief. Guten Tag, Mama. Mir geht es gut. Die Sonne scheint. Mit mir ist alles in Ordnung. Unter dem Lärm der Granaten und Minen schreitet unsere Gruppe keinen Schritt zurück. Unsere Jugend verläuft im Kaukasus. Dort, wo Krieg ist. Ihr wisst nicht, wie schwer es ist. In Tschetschenien verliert die Armee für Viktor ihre Faszination. Er will nach Hause. Ein oder 2 Wochen später klingelte plötzlich das Telefon. Ich bin zum Hörer gerannt. Es war mein Sohn Viktor. Er sagte nur, Mama, Mama, ich lebe. Dann wurde der Hörer einfach aufgeschmissen. Ich habe verstanden, dass er unfreiwillig aufhören musste. Eine Woche später kam wieder ein Brief, in dem er geschrieben hat, er sei in Kankala, dem Hauptquartier. Bei ihm sei alles in Ordnung. Doch alle Briefe gingen über den Generalstab in Moskau. In Kankala und Grosny war er vom 22. Mai bis 18. Dezember 2003. Von dort wurden die sogenannten antiterroristischen Operationen durchgeführt. Wenn Sie in seinen Armeeausweis schauen, lesen Sie, dass ihm 33 Kampftage bestätigt werden. Von einem dieser Einsätze hat er seinem kleinen Bruder geschrieben. Sie sollten eine tschetschenische Einheit im Gebirge entwaffnen. Sie haben das auch gemacht. Doch der Hubschrauberpilot hat vergessen, sie abzuholen. So mussten sie eine Woche zu Fuß die Berge hinunterlaufen und die Hunde auf Händen tragen. Auf dem Weg nach unten hatten sie kaum Lebensmittel. Sie haben Schlangen und Insekten gegessen. Die Hunde wurden auch damit gefüttert. Außerdem haben sie die Reste vom Hundefutter gegessen. Nur von diesem Einsatz weiß ich etwas, weil mir mein jüngerer Sohn davon erzählt hat. Ich verstehe jetzt, wie schwer es für Viktor war, warum er angefangen hat zu saufen. Vorher habe ich nie gesehen, dass er Whisky trinkt und auch nie gesehen, dass er so weint. Im Mai 2004 wird Viktor schwer verwundet, als einer seiner Kameraden auf eine Mine tritt. Umherfliegende Splitter verletzen sein Rückenmark. Seitdem ist er gelähmt. Marina Ljebedeva steht auf, geht lautlos zum Bücherschrank und holt ein Foto. Ein blonder junger Mann mit langer spitzer Nase und schwarzem Trainingsanzug sitzt im Rollstuhl. Auf dem Schoß liegt ein Strauß roter Nelken. Ein Geschenk der russischen Schauspielerin Olga Kabo. Sie hat verwundete Soldaten im Moskauer Militärkrankenhaus besucht. Dort wird Viktor seit Monaten behandelt. Im Oktober ist er 20 Jahre alt geworden. Viktor ist in dem Dorf Strelno, etwa 20 Kilometer südwestlich von St. Petersburg, aufgewachsen. In einem blau gestrichenen Holzhaus, dessen Farbe völlig verwittert ist, davor steht ein Apfelbaum. Ein kräftiger Wind pfeift mir um die Ohren. Marina Lebedjeva hat das Haus von ihrer Großmutter geerbt. Sie will es umbauen und ihren Sohn bald nach Hause holen. Wie sollen wir ohne Geld leben, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird? Seit Monaten fahre ich ständig zu ihm nach Moskau. Deshalb habe ich meine Arbeit verloren. Das Geld, das mein Sohn bei der Armee verdient hat, wird ihm hoffentlich bald ausgezahlt, damit wir ihm eine Zukunft aufbauen können. In der ersten Zeit werde ich alles tun, was in meinen Kräften steht. Ihn massieren und mit ihm Gymnastik machen. Meine Nachbarn haben mir schon einen Schrank geschenkt und Sportgeräte. Wir haben kein Geld, um etwas zu kaufen. Wir können ihm nur mit unseren eigenen Händen helfen. Mein Sohn kann nicht allein bleiben. Das Problem ist, dass die Militärs nicht dokumentiert haben, als Viktor zu seinem letzten Einsatzort geschickt wurde. In den Unterlagen ist nur der vorletzte Ort aufgeführt. Deshalb gilt er bei den Militärs nicht als verwundet und hat kaum Aussicht auf eine Rente oder eine finanzielle Entschädigung. In St. Petersburg gibt es nicht einmal Rampen, um mit dem Rollstuhl fahren zu können. Es fehlt völlig an rollstuhlgerechten Einrichtungen. Junge Leute, die im Rollstuhl sitzen, müssen sich selbst helfen. Sie bekommen keinerlei Unterstützung. Der Staat kümmert sich nur um sie, wenn sie gebraucht werden. Ich habe zwei gesunde Kinder geboren, denen ich niemals viel Geld geben konnte. Als mein Sohn kam und sagte, Mama, ich gehe zur Armee, hatte ich nichts dagegen. Jeder muss das selbst entscheiden. Jeder Mann sollte seinen Weg suchen. Viktor hat mit seinem Leben abgeschlossen, ekelt sich ein und lässt niemanden an sich heran. Er ist ein völlig anderer Mensch geworden, sagt seine Mutter. Marina Lebedjeva, die als Lehrerin gearbeitet hat, will vor Gericht gehen, damit ihr Sohn wenigstens eine kleine Rente bekommt. Niemand hat ihre Fragen beantwortet, wo sich ihr Sohn aufgehalten hat, wie das Unglück geschehen konnte. Sie hat Briefe und Beschwerden an verschiedene Militärbehörden geschrieben und persönlich vorgesprochen. Doch die Antworten waren blanker Hohn. Ihr Sohn wollte bestimmt Wodka holen, hat sie einen Militärstaatsanwalt abgewimmelt. Die Lampe in der Küche wirft ein mattes Licht auf ihr Gesicht, das wie versteinert wirkt, als sie erzählt, ihr jüngerer Sohn wolle auch zur Armee, um seinen Bruder zu rächen. Wut und Hass auf das tschetschenische Volk, geschürt von staatlichen Medien, Abenteuerlust und die Aussicht auf viel Geld treiben junge russische Männer an, in den Krieg zu ziehen. Tschetschenien bietet zudem die Chance, schnell befördert zu werden, Frontgeld und Sonderzulagen zu erhalten. 700 Rubel bezahlt die russische Regierung einem Soldaten pro Kampftag, Offizieren mehr als 1000 Rubel, knapp 30 Euro. Nicht nur Soldaten, auch Polizisten können im Kaukasus viel Geld verdienen. Voller Ungeduld warten sie darauf, dass es endlich losgeht. Sie fahren ins Krisengebiet, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ihr Einsatz dauert in der Regel 6 Monate. Sie kommen aus allen Regionen Russlands und kennen sich nicht mit der Kultur, den Traditionen, der Sprache und der Religion des kleinen Kaukasusvolkes aus. Nikolai Fedorow, Leiter der Hauptverwaltung Innere Angelegenheiten in St. Petersburg, erzählt in einem russischen Video, wie Milizionäre auf ihren Einsatz in Tschetschenien vorbereitet werden. Unsere Mitarbeiter sind nicht darauf eingestellt, so plötzlich vom friedlichen Leben ins Militärleben umzusteigen. Deshalb schicken wir sie in Schulungszentren. Man muss die Psyche der Menschen umkrempeln. Wir müssen ihnen beibringen, Angst zu haben. Glauben Sie mir, das ist sehr wichtig. Wovor müssen sie Angst haben? Sie müssen Angst haben, weil hinter jedem Schritt Gefahr lauern kann. Zu Beginn der Antiterroroperation wurden nur Eliteeinheiten geschickt, die wussten, wie man in schwierigen Situationen reagiert. Seit die Kampfhandlungen beendet sind, werden normale Milizionäre eingesetzt. Ihre Aufgabe ist anders. Sie müssen vor allem Streifendienst machen und Reviere leiten. In unserem Schulungszentrum werden Sie auf die Aufgaben vorbereitet, die Sie dort erwarten. Die Arbeit mit Panzertechnik und mit Waffen ist in Tschetschenien ganz anders. Unsere Inspektoren sind nie mit einem Maschinengewehr herumgelaufen und sie haben nie daran gedacht, dass sie damit schießen werden. Sie üben im Gelände, Menschen zu befreien. Sie zünden Handgranaten, kriechen in grün und braun gefleckten Uniformen durchs Gras, streifen durch Wälder und gehen hinter Bäumen in Deckung. Sie sitzen in Hörsälen und hören Vorträge über die russische Verfassung. Die Menschenrechtsorganisation Bürgerkontrolle in St. Petersburg beschäftigt sich seit Jahren damit, demokratische Strukturen bei der Miliz zu schaffen. Ihr Mitarbeiter Michael Radionov war 32 Jahre im russischen Innenministerium tätig und hat spezielle Seminare ausgearbeitet. Viele junge Männer, die nach Tschetschenien fahren, haben die Illusion, dass sie im Krieg alles machen dürfen. Das ist natürlich ein Fehler, weil auch im Krieg nicht alles erlaubt ist. Wir organisieren jetzt Seminare für diejenigen, die in den Nordkaukasus gehen. Diese Vorlesungen werden nicht von Vorgesetzten gehalten, sondern von Spezialisten der Staatsanwaltschaft. Sie erklären den Milizionären, welche Konsequenzen es haben kann, wenn sie die Rechte eines Menschen verletzen. Denn im Krieg ist nicht alles erlaubt. Wir sind aber nicht so naiv zu glauben, dass wir damit erreichen, was wir erreichen wollen. Doch die Milizionäre sind wenigstens informiert und gewarnt. Sie tragen eine Uniform, ein Gewehr und sie haben Macht. Sie erpressen Geständnisse in Verhören, foltern die Verhafteten und sind in Tschetschenien daran beteiligt, Menschen zu verschleppen und umzubringen. Sie riskieren ihr Leben und müssen töten, um nicht selbst getötet zu werden. Die Verluste der Miliz sind sogar weitaus höher als die der Armee. Nach offiziellen Angaben kamen allein in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres 352 Polizisten in Tschetschenien ums Leben. Gepanzerte Polizeifahrzeuge werden durch ferngezündete Bomben in die Luft gesprengt. Polizisten in der Abenddämmerung von maskierten Rebellen überfallen. Und die Mordserie geht weiter. Manche drehen völlig durch und schießen auf die eigenen Leute, berichtet der 21-jährige Maxim Petrov. 10 Monate war er bei den Truppen des russischen Innenministeriums in Tschetschenien und hat Gebäude und Straßen bewacht. Milizionäre, die dorthin fahren, erzählen zwar, sie würden Krieg führen, aber sie stiften nur Unruhe. Polizeiposten, die abends an der Straße standen und im Sommer ab 18 Uhr und im Winter ab 19 Uhr nur Fahrzeuge mit einer Genehmigung passieren lassen sollten, haben alle Autos für eine Flasche Wodka oder für 10 Rubel durchgelassen. Es ist sogar vorgekommen, dass russische Soldaten von russischen Polizisten getötet wurden. Ich habe selbst erlebt, dass 2 Soldaten, die eine Zigarette rauchen wollten, und das Militärgelände verlassen haben, von einem betrunkenen Polizisten erschossen worden. Er dachte, es seien Tschetschenen. Menschenrechtsgruppen beklagen, dass russische Polizei und Militäreinheiten mit beispielloser Grausamkeit gegen die tschetschenische Zivilbevölkerung vorgehen. Junge Männer verschwinden in der Nacht und werden am Morgen verstümmelt aufgefunden, mit abgeschnittenen Ohren, abgehackten Gliedmaßen und skalpierten Schädeln. Frauen werden vergewaltigt, Menschen in Stücke gerissen oder als Geiseln genommen, um von ihren Familien Lösegeld zu erpressen. Wir müssen grausam sein, sonst erreichen wir nichts, erklären russische Militärs. Die Öffentlichkeit reagiert mit Verständnis. Nur wenige, wie die Moskauer Journalistin Anna Politkovskaya, verurteilen die Grausamkeit russischer Soldaten. In ihrem Buch »Tschetschenien, die Wahrheit über den Krieg« schreibt sie über die Folter eines Zivilisten. Sie drückten ihre Zigaretten auf seinem Körper aus, rissen ihm die Nägel von den Fingern, ließen wassergefüllte Pepsi-Cola-Flaschen auf seine Nieren klatschen, stießen ihn dann in die mit Wasser gefüllte Badegrube mitten im Winter und warfen Rauchgranaten hinterher. Sie waren zu 6 dort unten, nicht alle überlebten. Offiziere niedriger Dienstgrade, die die kollektiven Verhöre durchführten, lachten den Tschetschenen ins Gesicht. Sie hätten knackige Hintern und vergewaltigten sie. Mit den Worten, weil uns eure Weiber nicht ranlassen. Tschetschenen, die diese Tortur überlebt haben, sagen heute, Rache zu nehmen für die knackigen Hintern sei das Ziel ihres gesamten restlichen Lebens. Jede Säuberung, jede Vergewaltigung, jedes unaufgeklärte Verschwinden eines Mannes hat Hass und Verzweiflung genährt, hat neue Kämpfer in Tschetschenien hervorgebracht, die nicht einmal davor zurückschrecken, Kinder als Geiseln zu nehmen. Ab dem 2. Morgen durften die Kinder nicht mehr die Toiletten benutzen. Es gab kein Wasser, sodass sie aus ihren Schuhen Urin tranken. Am Freitagmorgen waren viele schon bewusstlos. Andere hatten begonnen, vor Hunger Blumen zu essen, die sie zum Schulbeginn am 1. September mitgebracht hatten. Ein Mann schildert, man hatte uns in die Turnhalle getrieben und gleich danach fingen sie an, alles zu verminen. Am Basketballkorb hingen sie die 1. Granate auf, am anderen die 2. Auf 1 Quadratmeter kamen 3,5 Menschen. Man hat mich in diesen Tagen nicht einmal auf die Toilette gehen lassen. Junge tschetschenische Frauen sprengen Flugzeuge und Wohnhäuser in die Luft. Die Journalistin Mainat Abdullajewa hat im September des vergangenen Jahres, nach der Geiselnahme in Beslan, einen Artikel über Selbstmordattentäterinnen, die sogenannten schwarzen Witwen, veröffentlicht. Die 30-Jährige hat ihre Heimatstadt Grozny vor 3 Monaten verlassen und lebt als Stipendiatin des Schriftstellerverbandes in München. Ich habe viel Gewalt und viel Grausames gesehen, aber ich habe kein Verständnis für Terrorismus und jede Form von Gewalt, aus welchem Grund sie auch immer verübt wird. Eine andere Frage ist, zu verstehen, was das für Frauen sind. Dazu muss man ihre persönliche Geschichte kennen. Ich bin einigen dieser Frauen begegnet. Als ich sie kennengelernt habe, waren es völlig normale, gewöhnliche tschetschenische Frauen. Dann begann der Krieg. Und sie haben schreckliche Dinge erlebt, die man mit gesundem Menschenverstand nicht begreifen kann. Ihr Leben wurde zerstört, quasi verstümmelt. Und ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich selbst zu töten und andere umzubringen. Natürlich ist das nicht normal. Natürlich kann ich das nicht gutheißen. Doch es fällt mir schwer, sie zu verurteilen. Ich habe verstanden, dass man wissen muss, warum die Frauen kämpfen, um sie daran hindern zu können. Die Ursache ihres Kampfes ist der Krieg. Meinat Abdullajewa kennt viele russische Familien, die schockiert sind über die Brutalität russischer Soldaten. Und sie kennt tschetschenische Familien, die russische Soldaten um Hilfe gebeten haben. Verbrechen gibt es auf beiden Seiten. All das, wogegen sich die sogenannte Antiterroroperation richten sollte, Geiselnahme, Menschenraub, öffentliche Hinrichtungen und Lösegelderpressung, wird nun von russischen Soldaten und Milizionären verübt. Nach dem ersten Tschetschenienkrieg, der 1996 beendet wurde, ging es in der Nordkaukasusrepublik drunter und drüber. Korruption, Entführung und Mord waren an der Tagesordnung. Gleichzeitig wurden die Prügelstrafe, das Abhacken von Gliedmaßen und öffentliche Hinrichtungen eingeführt. Radikale Islamisten forderten einen sogenannten Gottesstaat. Ausschreitungen gegen die russischsprachige Bevölkerung nahmen zu. Russland gab sich als Vorkämpfer gegen den internationalen Terrorismus und schickte erneut Truppen nach Tschetschenien. Roman Davidenko, ein pausbäckiger Mann mit schwarzer Lederjacke und schwarzer Schirmmütze, war vom 15. Dezember 1999 bis zum 27. Mai 2000 im Nordkaukasus. Er schüttelt vehement den Kopf. Wir sind doch nicht alle Verbrecher. Natürlich kann so etwas vorgekommen sein. Ein russisches Sprichwort sagt, dass es in jeder Familie Missgeburten gibt. Wenn so etwas passiert ist, wurden alle Soldaten auf einen Platz gestellt. Tschetschenen konnten dann mit Fingern auf diejenigen zeigen, die beschuldigt wurden. Falls die Vorwürfe stimmten, wurde der Soldat bestraft und nach Hause geschickt. Manchmal gab es sogar ein Gerichtsverfahren. In meiner Brigade ist so etwas nie vorgekommen. Aber ich habe davon gehört. Ich kann nur über die 138. Brigade sprechen, die ich kenne. Etwa 100.000 Soldaten waren in Tschetschenien stationiert. Da kann es durchaus vorkommen, dass sich einige nicht korrekt verhalten haben. Ich war viele Jahre bei der Miliz und kann den Charakter eines Menschen erkennen, wenn ich ihn anschaue. Söldner, die zu uns geschickt wurden, waren häufig überall tätowiert und hatten mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Sie wollten Tschetschenen töten. Ich habe mich gefragt, warum sie genommen wurden. Dann hat man sie eingesperrt und nach Hause geschickt. Im Juli 2003 ist Roman Davidenko nach 20 Dienstjahren pensioniert worden. Von seiner kleinen Rente, 2700 Rubel im Monat, knapp 80 Euro, kann er nicht leben. Deshalb arbeitet er als Wachmann bei einer Sicherheitsfirma. Männer mit Schulterstücken hatten lange Zeit nichts zu befürchten. Erst der Prozess gegen Oberst Budanow hat daran etwas geändert. Der Kommandeur des 160. Panzerregiments des Verteidigungsministeriums war angeklagt. Die 18-jährige Tschetschenin Elsa Kungajewa, die er für eine Scharfschützin gehalten hatte, im März 2000 aus ihrem Dorf entführt, vergewaltigt und erwürgt zu haben. Zunächst sah es so aus, als würde der mehrfach ausgezeichnete Oberst freigesprochen. Dann nahm der Prozess eine überraschende Wende und Oberst Budanow wurde von einem Militärgericht zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der Prozess hat die russische Gesellschaft erschüttert und gespalten. Viele bedauern Oberst Budanow. Für sie ist er kein Mörder und Vergewaltiger, sondern ein Patriot, der für das Vaterland gekämpft hat. Eine alte Frau aus dem Pskower Gebiet schrieb an die St. Petersburger Soldatenmütter: Wie viele Tränen sind bei uns geweint? Dafür gibt es keine Medikamente und keine Ärzte. Das Herz schmerzt. Die Deutschen haben uns im Krieg verbrannt. Es gab kein Gericht. Ich bin 75 Jahre alt und habe den ganzen Krieg mitgemacht. Befreien Sie diesen guten Menschen Budanow. Die Tschetschenen haben unseren Soldaten die Köpfe abgehackt, ihnen bei lebendigem Leib die Augen ausgestochen. Einige wurden hinter Gitter gesteckt und nach einer Weile amnestiert. Warum kann man Budanow nicht amnestieren? Er hat nichts Schreckliches getan. Er handelte nach dem Gesetz und wollte seine Soldaten verteidigen. Mittlerweile häufen sich die Prozesse gegen Armeeangehörige und Mitarbeiter der Miliz, die wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien angeklagt und verurteilt werden. Mehr als 1 Million russischer Männer hat im Nordkaukasus gekämpft, sagt Ella Poljakova von den Soldatenmüttern in St. Petersburg. Das muss man vor dem Hintergrund der Verhältnisse in Russland betrachten. In der Provinz haben die Menschen keine Arbeit. Sie sind von einer freien Berichterstattung abgeschlossen, lesen keine Zeitung und sehen im Fernsehen nur Propaganda und Gewalt. Gewalt, die von Feinden ausgeht. Seit 1994, seit mehr als 10 Jahren, wächst in Russland, aber auch in Tschetschenien, eine Generation heran, die böse Samen in sich trägt. Deshalb gehen junge Männer zu den Skinheads. Wir sehen immer mehr Fremdenhass, immer mehr betrunkene Milizionäre und betrunkene Soldaten. Die Bombe ist schon dabei zu explodieren. Ausländische Studenten werden umgebracht, Menschen auf der Straße getötet, Mädchen aus Tadschikistan vergewaltigt und Skinheads machen, was sie wollen. Ganz normal. Und die Skinheads просто нагло уже живут. In Ella Poljakovas Büro reiht sich Aktenordner an Aktenordner. Die Soldatenmütter sammeln Dokumente über die Brutalität in der Armee. Es sind Dokumente der Entwürdigung. Rekruten werden mit Gürtelschnallen und Stöcken geschlagen, mit Stiefeln getreten, mit Feuerzeugen an den Fersen verbrannt. Mütter suchen Hilfe, weil ihre Söhne seit Tagen verschwunden sind und vermutlich von Militärstreifen mitgenommen wurden. Eine junge Frau, die bei der Armee als Psychologin arbeitet, ist von einem Vorgesetzten, der betrunken war, misshandelt worden. Er hat ihr ins Gesicht geschlagen, sie zu Boden geworfen und mit Füßen getreten. Die 26-Jährige mit braun gemustertem Pullover betont ausdrücklich, dass der Offizier in Tschetschenien war. Natürlich spielt es eine Rolle, dass er in Tschetschenien war. Nicht nur, weil ich Psychologin bin, sondern auch als Mensch erkenne ich sofort, wer im Krieg war. Es ist ein ganz bestimmter Typ. Die meisten wirken sehr zart und ruhig, zumindest äußerlich. Ihre Stimme klingt ängstlich. Von ihnen sieht und hört man zunächst kaum etwas. Viele kommen vom Land. Aber nur bis zum ersten Glas bleiben sie so. Nach dem zweiten Glas fangen sie an, alles zu demolieren und kaputt zu schlagen. Es gibt aber noch eine andere Variante. Das sind die Krieger. Ihre Psyche ist gestört. Sie kommen mit ganz normalen Situationen nicht zurecht, sind immer angespannt und bereit, ihre Aggressionen loszuwerden. Nur dann sind sie zufrieden. Nur dann fühlen sie sich frei. Können Menschen, die geplündert, gemordet und vergewaltigt haben, wieder zu normalen Bürgern werden? Ein Krieg lässt sich sehr leicht beginnen. Unvergleichlich schwerer ist es, danach all der Ungeheuer Herr zu werden, die er hervorgebracht hat, schreibt die russische Journalistin Anna Politkovskaya. Auch der Soziologe Michail Rodionov sieht gefährliche Tendenzen. Bei jedem zeigt es sich anders. Das größte Problem ist, das sogenannte Nachkriegssyndrom zu bekämpfen. Milizionäre, die dort im Krieg waren, werden einfach wieder auf die Straße geschickt. In Tschetschenien standen sie einem Feind gegenüber. Und es ging darum, ob sie getötet werden oder er getötet wird. Dann kommen sie zurück und sollen ihren normalen Dienst verrichten. Im Idealfall sollen sie die Rechte der Menschen schützen. Sie sind für ihre Sicherheit verantwortlich. Vor 2 Jahren gab es einen Vorfall in St. Petersburg. Ein Milizionär mit Namen Nikolev, der aus Tschetschenien zurückgekehrt war und an der sogenannten antiterroristischen Operation teilgenommen hatte, wurde auf dem Moskowski-Prospekt als Streifenpolizist eingesetzt, nicht weit von der Metrostation entfernt. Eines Tages begegneten ihm 2 betrunkene Studenten. Er wollte die Ausweise kontrollieren. Doch die Studenten wollten sie nicht zeigen und haben gesagt, ach komm. Sie haben sich verhalten, wie Betrunkene eben reagieren und sind weggelaufen. Was hat Nikolev gemacht? Er hat einen erschossen und den anderen schwer verletzt. Wirklich sehr schwer verletzt. Nikolev wurde angeklagt und vor Gericht gestellt. Dort hat man ihn gefragt, warum er sich so verhalten hat. Seine Antwort war, So habe ich das auch in Tschetschenien gemacht. Das ist das sogenannte Nachkriegssyndrom. In Tschetschenien wäre es vermutlich richtig gewesen, zwei Terroristen zu erschießen, die vor ihm weglaufen. Aber er war auf dem Moskowski-Prospekt in St. Petersburg. Die russische Psychologin Shaneta Agejeva schätzt, dass 40% der Kriegsteilnehmer posttraumatische Störungen haben. Symptome sind Aggressivität, Schlafstörungen, Depressionen, Selbstmordgedanken und Angst. Gut 2 Autostunden von St. Petersburg entfernt liegt das Dorf Schustkoi-Bor, umgeben von Wiesen und Wäldern. Katerina Sidorova wohnt im vorletzten Haus auf der rechten Seite. Neben dem Eingang hängt ein dunkelgrünes Tarnnetz. Hinten im Garten steht eine Panzerraupe, mit der ihr Mann zur Jagd fährt. Katerina Sidorova arbeitet in der Dorfverwaltung. Sie ist eine kluge, gebildete Frau, ihr Gesichtsausdruck voller Güte. Schnell geht sie in die winzige Küche, kocht Tee und Kaffee, schneidet Wurst, Käse und Weißbrot, bietet mir selbstgemachten Honig und eingelegte Salzgurken an. Die Frau mit den kurzen blonden Haaren, schwarzer Strickjacke und schwarzem Rock kennt jeden im Dorf. Einige Jungs, die aus Tschetschenien zurückgekommen sind, haben sich kurze Zeit später wieder beim Militär verpflichtet. Andere wurden krank und sind damit nicht fertig geworden. Wir hatten Glück, weil sich unser Sohn Artyom nach seiner Rückkehr sofort verliebt hat. Seine Frau hat ihm sehr geholfen. Ein Junge aus unserem Dorf, Parin, der sehr lange im Krieg war, hat psychische Probleme. Er hatte sich als Söldner verpflichtet und wurde mehrmals verwundet. Er wollte weiter Krieg führen und wieder wegfahren. Der Junge ist zwar nicht gefährlich, aber er kann sich nicht zurechtfinden und nichts mit dem friedlichen Leben anfangen. Parin konnte sich im Krieg verwirklichen. Er war sehr tapfer und wurde sehr geschätzt, weil er die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Deshalb will er wieder dorthin, wo er geachtet wird. Hier im Dorf ist er nichts Besonderes. Ihr Sohn Artyom war Fahrer in einem Militärkrankenhaus. Als der zweite Tschetschenienkrieg ausbrach, hat er sich sofort freiwillig gemeldet, obwohl sein Wehrdienst nur noch 3 Monate dauerte. Ihm war langweilig. Er wollte etwas anderes erleben, erzählt seine Mutter. Artyom schlendert mit seinem Vater die Dorfstraße entlang. Er ist unrasiert, trägt eine dunkle Hose und schaut finster vor sich hin. Sein Vater, ein kleiner Mann mit graumeliertem Haar, grün gefleckter Militärjacke und Gummistiefeln, blickt zur Bushaltestelle, die etwa 1 Kilometer entfernt ist. Er erinnert sich genau an den 26. November 1999, als sein Sohn aus Tschetschenien zurückkam. Ein verschmitztes Lächeln liegt auf seinem Gesicht. Er kam und trug eine komische Mütze und eine komische Uniform. Als ich in der Armee war, sahen die anders aus. Er hat mich gegrüßt und ich habe zurückgegrüßt. Dann kam er zu mir und ich habe ihn erkannt. Mein Sohn war von Tschetschenien nach Moskau geflogen. Dann dauerte es noch Tage bis in unser Dorf, deshalb war er nicht rasiert. Außerdem habe ich ihn nicht erkannt, weil ich betrunken war. Was sollte ich denken? Ich habe ihn begrüßt und gesagt, Vater, lass uns einen Wodka trinken. Ich habe ihn auch begrüßt, bin zum Laden gegangen und habe Fleisch gekauft. Artyom ging nach Hause. Mein Vater war verwirrt und wusste nicht, was er machen sollte. Er ist hin und her gerannt. Gemeinsam gehen wir ins Haus zurück. Artyom bleibt im Eingang stehen und schweigt eine Weile. Er redet nicht gern über den Krieg, wie viele, die im Nordkaukasus waren. Ich war als Fahrer in Tschetschenien und habe Lebensmittel aus Ossetien geholt, aber auch Waffen und Munition. Manchmal musste ich auch schießen. Dafür habe ich einen Orden bekommen. Als eine Kolonne beschossen wurde, habe ich dem Kommandeur das Leben gerettet. Ich war in der technischen Abteilung. Wir fuhren in einer Kolonne. Im ersten Fahrzeug saß der Kommandeur, im zweiten die technische Abteilung. Dann wurden wir beschossen. Aber ich will nicht weiter darüber reden. Ich wollte in Tschetschenien bleiben und mich als Söldner verpflichten. Als ich meine Mutter angerufen habe, hat sie gesagt, wenn du jetzt nicht zurückkommst, sterbe ich vor Angst. Deshalb bin ich nicht dort geblieben. Viele Jungs stellen mir heute Fragen über die Armee. Ich rate ihnen, zum Militär zu gehen, weil dort aus einem Jungen ein Mann gemacht wird. Ob jemand in den Krieg will, muss er selbst entscheiden. Ich habe jetzt keine Albträume mehr, aber früher schon. Ich habe von Blut geträumt. Es war schrecklich. Als Artyom gegangen ist, erzählt seine Mutter, dass vier seiner Kameraden, mit denen er oft zusammengesessen und eine Zigarette geraucht hat, von tschetschenischen Rebellen geköpft wurden. Oft ist er mitten in der Nacht aufgewacht, wälzte sich hin und her und konnte nicht wieder einschlafen. Er war ganz anders. Am ersten Tag nach seiner Rückkehr saßen meine drei Söhne hier am Tisch. Artyom ist der Jüngste. Ein Bruder ist 10 Jahre älter, der andere 8 Jahre. Doch Artyom sah am ältesten aus. Nach 3 Monaten in Tschetschenien war er unglaublich gealtert. Er konnte die Geräusche von Panzerraupen nicht ertragen und ist eine Weile nicht mehr auf die Jagd gegangen. Artyom hat oft sehr laute Musik gehört. Dann wurde er krank und bekam hohes Fieber. Wir haben ihn gepflegt. Als er wieder gesund war, begann er viel zu lesen und bekam erneut Fieber. Die Ärzte sagten, es sei normal, er müsse sich erst wieder akklimatisieren. Ihr Mann schimpft im Hintergrund, sie solle nicht solch einen Blödsinn erzählen. Für ihn war es selbstverständlich, dass der Sohn die Heimat verteidigt, auch vor den eigenen Landsleuten. Natürlich hat mir mein Sohn leid getan und ich habe geweint, aber ich war nicht dagegen. Russland muss verteidigt werden. Wer außer unseren Jungs hätte in Tschetschenien kämpfen sollen? Ihre Frage, ob dort nicht Russen gegen Russen kämpfen, ist provokativ. Wie war es denn früher? Leute, die aus Tschetschenien zu uns gekommen sind, waren meistens Verbrecher. Eine Meinung, die viele Russen vertreten. Es sind vor allem junge Männer aus der Provinz, die zur Armee gehen und in den Krieg geschickt werden. Häufig haben sie eine schlechte Bildung, keine Arbeit und kommen aus Elternhäusern, in denen viel getrunken und geschlagen wird. Пропою я вам, сестушки, хорошо ли, плохо ли, а теперь мы вас попросим, эх, чтоб нам громко хлопали. Анатолий Кайминов spielt auf dem Akkordeon und singt kurze Verse, die an volkstümliche Lieder erinnern. Чтоб бороться с терроризмом, эх, за себя и всю страну. Die föderalen Streitkräfte sammeln sich, um gegen den Terrorismus zu kämpfen. Sie kämpfen für sich und für unser Land. Von Sachalin bis Moskau sind sie zum Krieg einberufen. Wie Sardinen sind wir in Eisenbahnwaggons geladen worden. Jeder 10. Rekrut ist bereits im Gefängnis gewesen. Auch Dennis hat eine lange kriminelle Vergangenheit hinter sich, als er im Dezember 2000 den Einberufungsbefehl bekommt. Er war ein schwieriges Kind, erzählt seine Mutter Nadjeshda Shurigina. Als er klein war, hat er sich ganz normal verhalten. Doch nach der Scheidung von meinem Mann hat er den ersten Nervenzusammenbruch gehabt und ist von zu Hause weggelaufen. Man durfte ihn nicht anfassen. Er war häufig in Schlägereien verwickelt und hatte mehrere Gehirnerschütterungen. Ich kann nicht sagen, dass alles mit ihm in Ordnung war. In den ersten Schuljahren gab es keine Probleme, aber dann wurde es immer schlimmer. Er ist nicht der Sohn, den sie sich gewünscht hat. Die Armee soll ihn positiv verändern. Wissen Sie, mein Bruder war auch ein schwieriges Kind. Nach seinem Wehrdienst war er ein besserer Mensch. Deshalb dachte ich, mein Sohn würde in der Armee Disziplin lernen und sich positiv verändern. Aber er war in Tschetschenien. und ist nicht als besserer, sondern als schlechterer Mensch zurückgekommen. Dennis konnte nicht schlafen und war sehr gereizt. Wenn ich mit ihm sprechen wollte oder ihn zärtlich berührt habe, ist er sofort aufgesprungen und hat mit den Händen wild um sich geschlagen. Bei uns im Dorf ist ein Militärgelände, auf dem häufiger gesprengt wird. Er erschreckt sich jedes Mal, zieht sich eine Decke über den Kopf und läuft weg. Dennis hat seinen jüngeren Bruder oft zusammengeschlagen, sodass mein anderer Sohn gesagt hat, er wolle nicht mit diesem Verrückten zusammenwohnen. Dennis hat sehr heftig reagiert. Wenn ihm etwas nicht gepasst hat, sind sofort irgendwelche Gegenstände herumgeflogen. Ist er über einen Tisch oder einen Stuhl gestolpert, hat er die Möbel zertrümmert. Vor seiner Armeezeit hat er das nicht gemacht. Obwohl er schon vor 3 Jahren aus Tschetschenien zurückgekommen ist, kann er nachts noch immer nicht schlafen. In den ersten 6 Monaten nach seiner Rückkehr hat er fast jeden Tag gesoffen. Manchmal, wenn er einigermaßen vernünftig war, habe ich ihn gefragt, Dennis, was ist los? Er hat nur geantwortet, es sei so leichter für ihn. Ich war völlig fertig und wollte meinen Sohn umbringen. Nadjeschda Schudigina hat ihren Sohn nicht getötet, weil sie nicht ins Gefängnis wollte. Sie arbeitet in einem Krankenhaus in der Kleinstadt Priusersk. Kurz nach 8 Uhr morgens fährt ein Zug vom finnischen Bahnhof in St. Petersburg Richtung Norden. Menschen hasten zu den Drehkreuzen, schieben ihre Fahrkarten in kleine Metallschlitze und laufen zu den Bahnsteigen. 3 Stunden dauert die Fahrt in den schlecht beheizten Waggons mit einfachen Holzbänken. Unterwegs kommen wir an verfallenen Fabrikgeländen und Friedhöfen vorbei, fahren durch kleine Dörfer mit herausgeputzten Häusern, durch dichte Birkenwälder und romantische Seenlandschaften. Alte Mütterchen und junge Männer in Trainingsanzügen steigen bepackt mit Plastiktüten und Reisetaschen zu und bieten Zeitungen, Eis, Kaffee, Pflaster, Damenstrumpfhosen und selbstgebackene Teigtaschen an. Priusersk ist eine typische russische Kleinstadt mit hässlichen Plattenbauten. Nadjeschda Schurigina hat gerade Mittagspause und sitzt mit ihren Kolleginnen vor dem Fernsehapparat. Die burschikose Frau mit braunen, rotgetönten Haaren trägt einen blauen Anzug und ein Stethoskop um den Hals. Ihr Sohn Dennis wurde im November 2001 verwundet und hat am 29. Januar 2002 das Militärkrankenhaus in Wladikawkas verlassen. Er ist einfach abgehauen und nach Hause gefahren. Die Militärbehörden klagen Dennis wegen Fahnenflucht an. Dabei hat ein Psychologe erst im vergangenen Jahr festgestellt, dass er psychisch schwer gestört und nicht wehrtauglich ist, dass er Fieberfantasien hat, zu Gewalt neigt und seine Bewegungen nicht kontrollieren kann. Mehrfach sei ihm heftig auf den Kopf geschlagen worden. Es sind viele wie er. Glauben Sie, er wäre der Einzige? Im Dorf ist er für die meisten ein Penner, der in Tschetschenien war. Ich habe das selbst von Polizisten gehört. Mein Sohn kann keine Kriegsfilme sehen, keine Berichte und keine Lieder über den Krieg hören. Am 9. Mai, dem Tag des Sieges über den Faschismus, wurde ein Konzert mit vielen Kriegsliedern gesendet, das wir uns ansehen wollten. Dennis hat den Fernseher ausgemacht. Mein jüngerer Sohn und ich haben ihn wieder eingeschaltet. So ging das mehrere Male. Wir haben Dennis gebeten, in ein anderes Zimmer zu gehen. Aber er hat mit einer Schere das Fernsehkabel einfach durchgeschnitten. Die traumatischen Erlebnisse des Tschetschenienkrieges und die Probleme der Soldaten werden in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Die Gesellschaft empfindet oft nur Verachtung für sie. Diese Erfahrung macht auch der 21-jährige Maxim Petro. Er wohnt zusammen mit seinen Eltern, seiner Frau und seinem Kind in einer Dreizimmerwohnung im Norden von St. Petersburg. Die Straße in dem Neubaugebiet ist in keinem Stadtplan verzeichnet. Das Viertel macht einen trostlosen Eindruck. Bierdosen, Pappkartons und Plastikbecher liegen herum. Maxim will den Krieg vergessen. Irgendwie vergessen. Ich spreche nicht darüber. Nur wenn ich gefragt werde, erzähle ich etwas. Ich mache jetzt einen Führerschein und musste zu einer Kommission, die prüft, ob ich psychisch geeignet bin, Auto zu fahren. Dort wurde ich gefragt, ob ich jemanden getötet habe. Aber solch eine Frage finde ich blöd. Deshalb antworte ich nicht drauf. Als ich aus Tschetschenien zurückgekommen bin, habe ich sofort Arbeit bei einer Wachschutzfirma gefunden. Dann wurde ich entlassen, weil das Personal verringert wurde. Seitdem suche ich Arbeit. Aber es ist sehr schwierig. Ich habe mich bei einer Firma vorgestellt, wo ich LKW hätte be- und entladen sollen. Dafür muss man nicht viel im Kopf haben. Ich musste einen Fragebogen ausfüllen und später meine Entlassungspapiere aus der Armee vorzeigen. Als man gesehen hat, dass ich in Tschetschenien war, wurde mir sofort gesagt, Sie passen nicht zu uns. Sie denken, er sei ein Monster, sagt seine Frau Veronika. Als meine Bekannten gehört haben, dass ich Maxim heiraten will, der in Tschetschenien war, haben sie sich Sorgen gemacht und mich gefragt, ob er gut drauf ist, ob er nachts schlafen kann und mich anschreit. Aber Maxim ist ganz ruhig und schreit nicht. Seit sie ihn kennen, wird er akzeptiert. Doch über Tschetschenien sprechen wir nicht. Als wir uns kennengelernt haben, wurde vereinbart, dass dieses Thema tabu ist. Er hat mir nur erzählt, was mit seiner Hand passiert ist. Bei der Explosion einer Handgranate sind 4 Finger der rechten Hand abgerissen worden. Maxim zeigt mir Fotos aus Tschetschenien. Von wunderschönen Gebirgslandschaften und jungen Männern, die in die Kamera lächeln, so als seien sie auf Urlaubsreise. Auch das ist eine Form der Verdrängung, sagt die St. Petersburger Rechtsanwältin Jelena Filinova. Sie arbeitet ehrenamtlich bei den Soldatenmüttern und berät junge Kriegsheimkehrer. Wenn die jungen Leute endlich frei sind, brauchen sie unbedingt psychiatrische Hilfe. Sie müssen wieder eingegliedert werden. Zu uns kommen vor allem sozial Schwache und Arme, Waisen und Menschen mit wenig Geld. Wir versuchen mit eigenen Mitteln, ihnen ein wenig zu helfen und bieten ihnen psychologische Hilfe an. Diejenigen, die ein bisschen bezahlen können, und das sind wenige, schicken wir zu Psychologen in einem Frauenzentrum. Dort wird nur gegen Bezahlung behandelt. Wir können nicht allen helfen, die unsere Unterstützung bräuchten. Leider wird in Russland das posttraumatische Tschetschenien-Syndrom nicht anerkannt. Die Regierung ignoriert das einfach. Deshalb gibt es eigentlich keine Wiedereingliederungsprogramme für diejenigen, die in Tschetschenien waren. Dabei bräuchten Offiziere und Soldaten diese Hilfe. Ein Problem ist jedoch, dass viele denken, ein Psychologe sei ein Psychiater. Und sie seien nicht normal. Deshalb wollen sie diese Hilfe nicht. Dabei sind sie aggressiv und lassen ihre Wut an anderen aus. Auge um Auge. Russische Soldaten berichten über ihren Einsatz in Tschetschenien. Feature von Ulrike Lückermann. Mit Eva Garg, Marietta Megid, Eva Hosemann, Frank Stöckle, Wolfgang Klar und Markus Grube. Ton und Technik: Rolf Knapp und Steffi Eisele. Regie: Günther Maurer. Redaktion: Paul Assal. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2005. Es sind psychisch gebrochene Menschen. Sie kehren in eine Welt zurück, die von ihren Problemen nichts wissen will. Ihr Vaterland schickt sie zur Kur oder ins Sanatorium und lässt sie mit ihren schweren Traumata allein. Denn bei der Miliz und beim Militär gibt es nicht genügend Psychologen, um alle zu behandeln, die im Krieg gekämpft haben. Die Menschenrechtsorganisation Bürgerkontrolle in St. Petersburg hat Hilfe angeboten. Bisher vergeblich.